Pastor Matt. Pastor Matt. Worship team. Und das Anbetungsteam. Thank you for leading us to the throne of grace. Danke, dass ihr uns zum Gnadenthron geführt habt. You see, the only thing I can do tonight. Das Einzige, was ich heute Abend tun kann, is tell you a little about what just happened. Ist euch ein bisschen etwas darüber erzählen, was gerade geschehen ist. But everything I would want to say to you. Aber alles, was ich euch gern sagen would lead mag, right back to that sense of worship. Das würde direkt zu diesem Sinn der Anbetung zurückführen. Because everything that's in the scriptures. Denn alles, was in der Schrift steht, is to bring us to that place where we see who he truly is. Soll uns an den Ort bringen, wo wir sehen, wer er wirklich ist. But then we can only enter into that worship when we see him for who he is. Aber wir können nur in die Anbetung eintreten, wenn wir ihn so sehen können, wie er wirklich ist. And tonight we got to experience what I'm going to share about firsthand. Und heute Abend möchten wir das erfahren, was ich sagen will. I've had 5 weeks with you. This is the 5th week. Wir haben jetzt 5 Wochen miteinander verbracht und das ist die 5. Woche. And I recognize the fact that if I had about 2 more years, I might be able to start giving justice to the topic. Und ich erkenne die Tatsache an, dass wenn wir jetzt 2 Jahre Zeit hätten, dann würde ich vielleicht ein bisschen beginnen, diesem Thema gerecht zu werden. When I first began this study, als ich zum ersten Mal mit diesem Studium des Gebetes anfing, I was so sure I was going to give you everything you needed to go and slay dragons in Jesus' name. Da war ich so überzeugt, dass ich euch alles vermitteln kann, was ihr braucht, damit ihr Drachen erschlagen könnt in Jesu Namen. And the further I got into the teaching, the more I realized. Aber je mehr ich mich mit dieser Lehre beschäftigt habe, desto mehr habe ich erkannt. Is all I can do is give you a hunger to seek after him for yourself. Das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich euch ein Verlangen vermittle, dass ihr ihn selbst sucht. And tonight I'm going to try to wrap everything up in a short time. Und heute möchte ich alles zusammenfassen, ganz kurz. But I'm hoping that the result will be that you will be inspired to move on into your own prayer life. Aber ich hoffe, dass das Ergebnis davon sein wird, dass ihr inspiriert werdet und in euer eigenes Gebetsleben, in eurem eigenen Gebetsleben vorwärts geht. That some of the things you've heard from me, einige dieser Dinge, die ihr von mir gehört habt, from the worship team, vom Lobpreisteam, from praying together after the message, dadurch, dass wir zusammen gebetet haben nach der Botschaft, that those things will have spoken into your heart and inspired you to move on into this thing we call prayer. Dass diese Dinge, dass die in euer Herz eindringen und dass sie euch inspirieren, in dem vorwärts zu gehen, was wir Gebet nennen. Let's pray just a moment. Beten wir kurz. Father God. Vater und Gott. Your Spirit is here with us. It's so evident. Dein Geist ist hier und das ist so offensichtlich. God, it's my prayer that your Spirit would continue to be so fully felt this evening. Und Herr, ich bete, dass dein Geist weiterhin, dass wir ihn so spüren können. That, Lord, the result of this whole evening will be, dass die Folge dieses Abends, that our hearts are drawn to you. Dass sein wird, dass unsere Herzen näher zu dir gezogen werden. O God of Jacob. O Gott Jakobs. Speak to hearts, Lord. Sprich zu unserem Herzen. Speak to my heart. Sprich zu meinem Herzen. Let us go from this place different people than we came. Und mach, dass wenn wir hier weggehen, dass wir verändert sind. For your glory. Zu deiner Herrlichkeit. And for our good. Und zu unserem Besten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Why is prayer important? Warum ist das Gebet wichtig? You read 5 or 6 books, you'll find 5 or 6 answers. Du liest 5 oder 6 Bücher und da erfährst du 5 oder 6 Antworten. Ask me how I know. Und woher soll ich das wissen? That's about the number of books I partially read for this series. So viele Bücher habe ich gelesen für diese Serie. But the thing that grasped my heart the strongest was this. Aber das, was mein Herz am meisten ergriffen hat, war Folgendes. Prayer is important because we're in a battle. Das Gebet ist wichtig, weil wir in einer Schlacht stehen. Do you recognize that on a cosmic level? Habt ihr erkannt, dass auf der Ebene des Kosmos? And on a very personal level. Also in der ganzen Welt und auch ganz persönlich für uns persönlich. The force of good. Dass die Kräfte des Guten. Our Lord Jesus. Die Kraft des Guten, unser Herr Jesus. And the forces of evil are in a battle. Und die Mächte des Bösen in einem Kampf sich befinden. The forces of evil want to sow discouragement. Die Kräfte des Bösen möchten Entmutigung sehen. They want to bring darkness into our lives. Sie möchten Dunkelheit in unser Leben hineinbringen. They want to bring this world into a place where the gospel can't shine. Sie möchten diese Welt an einen Punkt führen, wo das Evangelium nicht mehr leuchten kann. These forces are out to do nothing less than to destroy the works of God. Diese Kräfte zielen nur auf eines ab, nämlich das Wort Gottes zu zerstören. You are a work of God. Das Werk Gottes zu zerstören und ihr seid das Werk Gottes. So there's an enemy out there who wants to destroy you personally. Es gibt also einen Feind da draußen, der euch persönlich vernichten will. He wants to destroy the church. Er möchte die Gemeinde zerstören. He wants to destroy this world. Er möchte diese Welt zerstören. And anything that can be called good. Und alles, was man als gut bezeichnen kann. And the fact is, God has given us one primary weapon to fight against that particular war, against that enemy. Und Tatsache ist, dass Gott uns eine bestimmte Waffe gegeben hat, um gegen diesen Feind zu kämpfen, um in diesem Krieg zu kämpfen. Prayer. Das Gebet. Prayer, where we ask God to do things. Im Gebet, da bitten wir Gott, Dinge zu tun. And God fights the battles. Und Gott kämpft die Schlachten. In Ephesians, in Epheser, chapter 6, im Kapitel 6, I'll let you read all of this for yourself. Lies das bitte alles selber durch. Verse 10 through 18. Und zwar die Verse 10 bis 18. Finally, brethren, be strong in the Lord. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn. And in his mighty power. Und in der Macht seiner Stärke. And then Paul goes on to describe the armor of God that we protect ourselves with. Und dann beschreibt Paulus die Waffenrüstung Gottes, mit der wir uns schützen. And that we go forth and battle in. Und in der wir in die Schlacht ziehen. I'll let you read those. It speaks about the helmet of salvation, the breastplate of truth. Ich lasse euch das durchlesen und da ist die Rede vom breastplate of righteousness, I'm sorry. Vom Helm des Heils und vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. The girdle of truth. Dem Gurt der Wahrheit. But I want you to note right down at the very bottom in verse number 17. Aber ich möchte, dass ihr seht, ganz unten im Vers 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. So the picture is a warrior who's fully armored and ready to go out and do battle. Und das Bild haben wir hier von einem Kämpfer, von einem Krieger, der die völlige Waffenrüstung angelegt hat und der jetzt bereit ist, in den Krieg zu ziehen und Schlacht zu kämpfen. A person who is ready to take back those things that the enemy tries to steal from us. Jemand, der bereit ist, das zurückzunehmen, zurückzuholen, was der Feind uns stehlen will. And from God's kingdom. Und Gottes Königreich stehlen will. Look at verse 18. Schaut euch Vers 18 an. After taking the helmet of salvation, nachdem ihr den Helm des Heils genommen habt, which is God's word, das ist Gottes Wort, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests, with this in mind, be alert and always keep on praying for all of the saints. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. I want to impress on you tonight the importance of prayer. Ich möchte euch heute die Bedeutung, die Wichtigkeit des Gebetes nahebringen. This is not just a thing where we feel discomfort and we go to God and say, give us relief. Und es ist nicht nur etwas, wo wir ein gewisses Unbehagen fühlen und wir sagen, Gott, bitte verschaff uns Erleichterung. Although God allows us to do that. obwohl Gott uns das tun lässt. It's not just so we can pray for the government so the government will tax us less and make us less vulnerable to them. Und es ist nicht nur so, dass wir für die Regierung beten, dass wir weniger Steuer zahlen müssen und dass wir eben weniger der Regierung ausgeliefert sind. Although there may be times for that to happen. Obwohl es vielleicht auch Zeiten gibt, wo das so ist. But prayer is so mixed between the great goals of God in the universe. Aber im Gebet ist eine Mischung zwischen Gottes großen Zielen im Universum. And our personal and private lives. Und unseren persönlichen privaten Leben. That we need to have this vision that our prayer is not just a small thing that we just do when it's convenient. Damit, und wir müssen diese Vision haben, dass das Gebet nicht nur eine Kleinigkeit ist, die wir einfach absolvieren, wenn es gerade bequem ist. But it's the high calling of God where we battle with the forces of evil. Sondern die hohe Berufung Gottes, wo wir mit den Mächten des Bösen kämpfen. Where we walk hand in hand with God and His Spirit. Wo wir Hand in Hand mit Gott in seinem Geist gehen. To do nothing less than bring His kingdom here on this earth. Und nichts weniger bewirken, als dass sein Königreich auf diese Erde gebracht wird. Anytime we do something in the name of Jesus that glorifies Him, we are bringing a little piece of God's kingdom here now. Jedes Mal, wenn wir etwas im Namen Gottes tun und etwas, was ihn verherrlicht, dann bringen wir ein kleines Stück dieses Reiches Gottes auf die Erde. Now this is a topic I could go on and on and on about because this is the most important thing I think that you will hear tonight is the importance of praying. Und über dieses Thema könnte ich ewig weiterreden, denn ich denke, das Wichtigste, was ihr hören werdet heute Abend, das ist die Wichtigkeit des Gebetes. The power that's in prayer. Die Macht, die im Gebet liegt. The power that's available to you right where you sit right now. Die Kraft, diese Macht, die dir zur Verfügung steht, wo du jetzt gerade sitzt, gerade jetzt. As you do the battle for God's kingdom in your personal life and in the world. Wenn du die Schlacht schlägst für Gottes Königreich in deinem persönlichen Leben und in der Welt. Prayer is one point in a very interactive communication between God and us. Das Gebet ist ein Punkt in einer sehr interaktiven Kommunikation zwischen Gott und uns. All of these interactive ways that God communicates with us points back to one place. Alle diese interaktiven Möglichkeiten, in denen All of these interactive ways that we communicate with God. Alle diese interaktiven Möglichkeiten, in denen wir mit Gott kommunizieren. All depend upon and look back to one form of communication. Sie sind alle abhängig und sie führen wieder zurück zu dieser einen Form der Kommunikation. The Word of God. Das Wort Gottes. The other things that we have that are interactive with God is prayer. Die anderen interaktiven Dinge, die wir mit Gott tun, sind das Gebet. Fellowship, like we're having right now. Die Gemeinschaft, so wie wir das jetzt gerade haben. Leadership that speaks into your life in God's stead. Die Leitung, die zu deinem Leben spricht anstelle Gottes. And the stories that he gave us called communion. Und die Geschichten, die er uns gegeben hat bezüglich des Abendmahls. And baptism. Und die Taufe. Can you see that all of these other ways of interacting with God depend entirely upon knowing the truth of the Word of God? Könnt ihr sehen, dass alle diese anderen Möglichkeiten, um Interaktion mit Gott zu haben, sind vom Wort Gottes abhängig? Now, why is this important? Warum ist das wichtig? It's important because if we're going to get to know who God is, es ist wichtig, denn wenn wir erfahren wollen, wer Gott ist, if we're going to know what he's like, wenn wir wissen wollen, wie er ist, if we're going to walk hand in hand and pray those things that God most desires, wenn wir Hand in Hand gehen mit ihm und diese Dinge beten möchten, die Gott sich am meisten wünscht, then we've got to build a growing relationship with him. Dann müssen wir eine wachsende Beziehung zu ihm aufbauen. It's like any relationship. Es ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Sharon and I have been married for 42 years. Sharon und ich sind jetzt 42 Jahre verheiratet. When we first got married, we were so in love. Als wir jung verheiratet waren, waren wir so verliebt. And we still are. Und wir sind's noch immer. But at that time, a lot of it was emotion. Aber damals war sehr viel emotional. Physical attraction. Oder körperliche Anziehung. She still is, but even then was one of the most beautiful women in the world. Und sie ist noch immer eine der schönsten Frauen der Welt, und sie war es auch damals. And we learned to live with one another and appreciate one another. Und wir lernten miteinander zu leben und einander zu schätzen. But I'll tell you something. We had no idea what love really was. Aber ich möchte euch etwas sagen. Wir hatten keinen blassen Schimmer, was die Liebe wirklich war. We were living on excitement. Wir lebten von der Aufregung. Physical attraction. Von der körperlichen Anziehung. And from there we began to build a relationship. Und von diesem Punkt aus begannen wir, unsere Beziehung aufzubauen. I can tell you that I love Sharon probably more than anything on this earth outside of my Lord. Und ich kann euch sagen, dass ich Sharon wahrscheinlich mehr liebe als alles andere auf der Welt, abgesehen von meinem Herrn. But she always wasn't always number one there. Aber sie war nicht immer die Nummer eins. We grew into that. Wir mussten erst da zusammenwachsen. We learned about each other. Wir haben etwas übereinander gelernt. We learned to submit to one another. Wir haben gelernt, uns einander unterzuordnen. We learned about each other's likes and dislikes. Wir haben gelernt, was der andere mag und nicht mag. We quickly learned what made each other angry. Und wir haben sehr schnell herausgefunden, was den anderen wütend macht. Can you see how relationships aren't something that one day you've got it and it's there? Könnt ihr sehen, dass Beziehungen nicht etwas sind, das von heute auf einmal hast du's und es ist da? Growing, abiding relationships take time and effort. Wenn du eine Beziehung wachsen lassen möchtest, das erfordert Zeit und Anstrengung. Your relationship with your spouse will be just as sweet as the amount of effort you put into it. Und deine Beziehung zu deinem Ehepartner wird genauso lieblich und süß sein wie die Anstrengung, die du investierst. Has anybody here found out that marriage is hard work? Hat jemand von euch schon herausgefunden, dass die Ehe harte Arbeit bedeutet? The rest of you will find out. Der Rest von euch wird das noch herausfinden. The relationship with God is exactly the same way. Und die Beziehung zu Gott ist genauso. The depth of your relationship with God will depend on how much you invest into it. Die Tiefe eurer Beziehung zu Gott wird davon abhängig sein, wie viel ihr in sie investiert. And he's given us these at least 5 ways for us to develop that relationship of knowing who he is. Und er hat uns diese, zumindest 5 Methoden gegeben, wie wir diese Beziehung entwickeln können. But just because he's given you these tools to use doesn't mean that you use them. Aber nur die Tatsache, dass er uns diese Werkzeuge zur Verfügung stellt, heißt noch lange nicht, dass wir sie auch gebrauchen. Or that we use them for the right purposes. Oder dass wir sie für den richtigen Zweck einsetzen. Or that we put the trust and the energy into that relationship to refine these tools that he's given us. Oder dass wir Vertrauen und Kraft dazu verwenden, dass wir diese Werkzeuge schärfen, die er uns gegeben hat. I will tell you that prayer is not a thing that you will sit down one day and all of a sudden you understand. Ich möchte euch sagen, dass das Gebet nicht etwas ist, wo man sich eines Tages hinsetzt und man tut es und man versteht es sofort. You will understand prayer to that depth that you understand God. Du wirst das Gebet mit einer solchen Tiefe verstehen, in dem Maß, in dem du Gott verstehst. Because as you begin to develop this relationship with God, talking to him and him talking to you, denn wenn du beginnst, diese Beziehung mit Gott zu entwickeln und du sprichst zu ihm und er spricht zu dir, he changes and refines us. In diesem Maß verändert er uns und läutert er uns. As Paul said, as we see him as in a glass darkly. Und Paulus hat gesagt, wir sehen ihn wie in einem unscharfen Spiegel. We are taken from glory to glory. That just means growing from one level of glory to another level of glory. Und wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das heißt von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächsten Ebene der Herrlichkeit. And he becomes clearer and clearer. Und wird klarer und klarer. And our communications becomes more and more something where the two hearts beat together. Und unsere Kommunikation wird immer mehr zu etwas, wo unser Herz und sein Herz miteinander sprechen. Now I'll tell you something you got to look forward to now. Und ich möchte euch etwas sagen, worauf ihr euch freuen könnt. Sharon and I have been married so long that we almost know what the other's going to say next. Sharon und ich, wir sind schon so lange verheiratet, dass wir fast wissen, was der andere als nächstes sagen wird. I get two words out of my mouth and she finishes the sentence for me. Ich sage zwei Wörter und sie beendet den Satz für mich. The thing of it is, she's normally right. Und normalerweise hat sie auch recht. Do you see, the relationship has allowed us to know each other's heart so well. Diese Beziehung hat es ermöglicht, dass wir das Herz des anderen so gut kennen. That a lot of our communication is just saying, yeah, I was thinking that too. Dass ein großer Teil unserer Kommunikation darin besteht, dass ich einfach nur sage, das habe ich auch gedacht. Less and less do we have to sit down for hours and talk about a particular topic. Und immer weniger müssen wir uns stundenlang hinsetzen und über ein bestimmtes Thema sprechen. Often we can just sit and just say, yeah, that's right, let's do that. Und oft können wir uns einfach nur hinsetzen und sagen, ja, das stimmt, machen wir das. You see, that's the relationship God's looking for with us. Und nach so einer Beziehung mit uns sehnt sich Gott. Not that he doesn't want us to come and talk to him. Nicht, dass nicht möchte, dass wir zu ihm kommen und zu ihm reden. But when we do come and talk to him, our hearts are beating like his heart's beating. Aber dass, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm sprechen, dass dann unser Herz so ist wie sein Herz. Our thoughts are his thoughts. Dass unsere Gedanken seine Gedanken sind. But this is a hard thing to do. We have to work to make this happen. Aber das ist etwas sehr Schweres und wir müssen daran arbeiten, damit wir das können. Often it involves struggle. Und sehr oft gehört dazu auch ein Kampf. A good example of this is when Jacob was fleeing from Laban. Ein gutes Beispiel davon ist, als Jakob vor Laban floh. And what should he do but run right into the brother who he's wronged? Und was hat getan? Er ist direkt in die Arme seines Bruders gelaufen, dem das Unrecht angetan hat. Who just happened to have a very large, mean army. Und hatte zufällig eine sehr große und eine sehr gemeine Armee bei sich. Now this guy Jacob, who'd always been able to trick his way out of trouble. Und dieser Mann Jakob, der sich immer durch seine Schlauheit aus allen Schwierigkeiten herausgewunden hat. Was literally between a rock and a hard place. Er saß jetzt wirklich in der Klemme. He was between a Laban and a Esau. Und stand zwischen Laban und Esau. He'd run out of places to go to. Und hatte keine Ausweichsmöglichkeiten mehr. So the scripture says he wrestled all night with a man. Und die Schrift sagt, dass die ganze Nacht mit einem Mann gerungen hatte. And this man was God. Und dieser Mann war Gott. And he wrestled with him all night long before God finally did something. Und hat die ganze Nacht mit ihm gerungen, bevor Gott schlussendlich etwas tat. Jacob said, I'm not going to let you go until you bless me. Jakob sagte, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. And finally God figured out Jacob had a heart change. Und schließlich hat Gott erkannt, dass Jakob eine Veränderung des Herzens mitgemacht hatte. He was ready for the next stage of his life. War bereit für das nächste Stadium seines Lebens. So God touched him on the hip. Gott hat seine Hüfte berührt. And his hip went out of joint. Und seine Hüfte wurde ausgerenkt. And after that he limped. Und danach hinkte But wasn't it wonderful when he met his brother threw his arms around him and hugged him and wept over the reunion. Und es war so wunderbar, als dann seinem Bruder begegnete, sein Bruder umarmte ihn und weinte vor Freude. Think about this scripture on your own sometime. Denkt selber über diese Schriftstelle nach. Think of the struggle and the intensity of the struggle that Jacob had with God. Denkt über die Intensität und Heftigkeit dieses Kampfes, den Jakob mit Gott führte. If you're going to deal with the living God, you're going to come across some of those times. Wenn du mit dem lebendigen Gott zu tun hast, dann wirst du auch solche Zeiten erleben. They will never be comfortable. Und das wird niemals leicht sein und einfach sein. But they will always produce life. Aber sie werden immer das Leben hervorbringen. Why do I say all of this? To scare you away? Warum erzähle ich euch das alles, um euch Angst einzujagen? Well, no. Nein. As one of the disciples said to Jesus, Lord, where else can we go? You've got the words of life. Wie einer der Jünger zu Jesus sagte, Herr, wo sonst könnten wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. So there's only two places you can run to. Und es gibt nur zwei Orte, wo ihr hinlaufen könnt. You can run and hide. Ihr könnt rennen und euch verstecken. Or you can run into the arms of the Lord and talk to him. Oder ihr könnt in die Arme des Herrn laufen und mit ihm reden. But the promises of God are always that he will respond to us. Und die Verheißungen Gottes sind immer, er wird auf uns antworten. He will always do the right thing. Er wird immer das Richtige tun. He will always be glorified. Er wird immer verherrlicht werden. And it will always be for your best. Und es wird immer zu deinem Besten sein. So don't be afraid of the struggle. Also habt keine Angst vor diesem Kampf. To the point that you run from the struggle. Habt keine solche Angst, dass ihr von diesem Kampf weglauft. Or don't feel like, well, I'm just wanting to be comfortable right now. I don't want to struggle anymore with this. Oder habt nicht das Gefühl, jetzt möchte ich es endlich bequem haben und ich möchte nichts mehr davon wissen. Turn your face toward God and do the struggles that you need to do. Sondern schaut auf Gott und kämpft diese Schlachten, die ihr kämpfen müsst. Now I want to also say to you that along with the struggle there are a lot of wonderful, wonderful times. Und ich möchte euch auch sagen, dass außer diesem Kampf gibt es noch sehr viele wunderbare Zeiten. Like our worship time tonight. Wie zum Beispiel unsere Lobpreiszeit heute Abend. Like those precious times where you just sit before the Lord and you weep for the joy of just being in his presence. Wie diese Zeiten, wo du vor dem Herrn sitzt und du weinst vor lauter Freude, dass du in seiner Gegenwart sein darfst. Those are part of this contract with God too. Und das ist auch Teil dieses Vertrages mit Gott. But they do require us to make efforts to get to those places. Aber es ist notwendig, dass wir uns bemühen, dass wir zu diesen Orten gelangen. Had you not gotten away from your house today and come tonight, you'd have never entered into the worship here, would you? Wenn ihr heute nicht von zu Hause weggegangen wärt, dann hättet ihr nicht so einen wunderbaren Anbetungsgottesdienst erleben können. And even sitting here, you could miss the blessing by being focused on anything else but God. Und auch wenn ihr hier sitzt, könntet ihr den ganzen Segen versäumen, wenn ihr euch auf etwas anderes konzentriert als Gott. He always waits for us to turn our face towards him. Und Gott wartet immer, dass wir uns zurückwenden zu ihm. Jeremiah chapter 29. Jeremias Kapitel 29. You know this one by heart. Ihr kennt das auswendig. I know the things I've planned for you, good and not evil. Ich weiß meine Pläne für euch zum Guten und nicht zum Bösen. And it's 29 verses about 11, I think. Is that where 29 Vers 11. Vers 11. Okay, good. Okay, and he goes on and he says this. Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and you will find me when you seek me with all of your heart. And I will be found of you, declares the Lord. And I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I've banished you, declares the Lord. And I will bring you back to a place from which I carried you into exile. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Now, a lot of people take these verses out of context. Sehr viele Leute reißen diese Verse aus dem Zusammenhang. Oh yes, God's going to bless me. Oh ja, Gott wird mich segnen. He knows what it is he's going to do with me and it's going to be good. Er weiß, was er mit mir tun wird, und es wird gut sein. I'm going to seek after him, and I'm going to get found, and he's going to find me, I'll find him. Ich werde nach ihm suchen, und er wird mich finden. Oh, he's going to lead me into those great places where I just feel so comfortable. Und er wird mich an diese tollen Plätze führen, wo es mir so gut geht. Well, that is what these promises say. Ja, das sagen diese Verheißungen. But if you take this in context and read that whole chapter, there's a little bit different twist to the story than you might imagine. Aber wenn man das ganze Kapitel liest im Zusammenhang, dann schaut diese Geschichte ein bisschen anders aus, als man sich vielleicht vorstellt. Israel had been taken into captivity for worshiping idols. Israel war in die Gefangenschaft geführt worden, weil sie Götzen angebetet hatten. And they were saying, "This really stinks. I don't like being here in captivity." Und sie haben gesagt, das ist wirklich furchtbar hier. Uns gefällt's nicht mehr in der Gefangenschaft. So they found some prophets who would come and say to them, "Oh, it's all going to go over real quickly, and you're going to get to go home, and everything's going to be all right." Und sie haben Propheten gefunden, die ihnen gesagt haben, ja, das wird schnell vorbeigehen und ihr werdet wieder nach Hause gehen können und alles wird in Ordnung sein. They were being promised the quick fix. Es ist ihnen ein schneller Ausweg verheißen worden. So God sent this word to the nation of Israel. Und Gott sandte sein Wort der Nation Israel. He said, "I want you to settle down where you are." Ich möchte, dass ihr euch da niederlasst, wo ihr seid. I want you to build vineyards. Ich möchte, dass ihr Weinberge anlegt. Build houses. Dass ihr Häuser baut. Take jobs. Dass ihr euch eine Arbeit sucht. Raise children. Dass ihr eure Kinder aufzieht. Be good citizens of Assyria. Und dass ihr gute Staatsbürger in Assyrien seid. Bless this nation I've sent you to in exile. Und segnet diese Nation, in die ich euch ins Exil gesandt habe. And after 70 years. Und nach 70 Jahren, then I will, dann werde ich, and he gave these verses. Und dann hat er ihnen diese Verse gegeben. He began to speak to Israel about what he was going to do when they were prepared in their hearts to move on to the next level that he wanted to take them to. Und er sprach zu ihnen, was er mit ihnen tun würde, wenn sie bereit waren in ihrem Herzen zum nächsten zur nächsten Ebene zu gehen und zum nächsten Stadium. They had to struggle for a while. Sie mussten sich eine Weile lang wirklich abmühen. They had to seek after God. Sie mussten Gott suchen. They had to be comfortable where he put them for their own good. Und sie mussten sich da wohlfühlen, wo Gott sie zu ihrem eigenen Besten gesetzt hatte. And when God knew their hearts were just at the point where they were very tender toward him, und als Gott wusste, dass ihre Herzen an einem Punkt waren, wo sie sehr sanft ihm gegenüber waren, where their hunger for him was so great that they wouldn't turn back, wo ihr Verlangen nach ihm so groß war, dass sie sich nicht mehr abgewandt haben, then he led them forth in victory out of exile. Dann hat er sie siegreich aus dem Exil heimgeführt. Can you see how God wanted to develop in these people an abiding desire to know his heart? Könnt ihr sehen, wie Gott in diesen Menschen einen bleibenden Wunsch, sein Herz zu kennen, aufgebaut hat? So that their hearts could be pulled away from the idols that they had worshipped. Damit er ihre Herzen abwenden konnte von den Götzen, die sie angebetet hatten. Away from the memories of Egypt. Weg von den Erinnerungen an Ägypten. And toward God, solely and strongly. Und hin zu Gott, ausschließlich zu Gott und ganz stark zu Gott. It's a good analogy for our lives. Das ist eine gute Analogie für unser Leben. The analogy is this. Und die Analogie geht so. We have to be willing to do some struggle if we're going to reach God's heart. Wir müssen bereit sein, Kämpfe auszuhalten, wenn wir Gottes Herz erreichen möchten. The good news is this. Und die gute Nachricht ist die. Even when we don't want to, he's in the background trying to bring us to a place where we do want to. Und selbst wenn wir es nicht wollen, steht er hinter uns und er möchte uns an dem Platz bringen, wo wir es wollen. So if you don't wake up every morning with this flaming desire to get on your knees and pray for 2 hours, wenn du nicht jeden Tag mit diesem brennenden Verlangen aufwachst, dich hinzuknien und zwei Stunden lang zu beten. Begin where you are and let God take you to where you're not yet. Beginn da, wo du gerade stehst und lass dich von Gott dazu bringen, wo du noch nicht bist. It's God's job to bring you to the place he wants you to be. Es ist Gottes Aufgabe, dass dich zu dem Punkt bringt, wo dich haben will. It's your job to be patient with this process. Und es ist aber deine Aufgabe, in diesem Prozess geduldig zu bleiben. And to do everything that's in your power to reach out toward what God's trying to bring you into. Und dass du alles tust, was in deiner Kraft steht, um dich dem entgegenzustrecken, wo Gott dich hinbringen will. The whole issue is, are you pressing on toward the goal? Und das Einzige, worauf es ankommt, ist, drängst du nach vorne auf das Ziel hin? Because God will bring you to where he wants you to be if you are willing to do the struggle to press on. Denn Gott will dich dorthin bringen, wo er dich haben will, wenn du bereit bist, diesen Kampf kämpfen und weiterzumachen. Paul said it this way. Paulus hat es so gesagt. Forgetting those things are behind in Philippians 3. In Philipper 3, ich vergesse das, was da hinten liegt. I press on to the prize. Und ich dränge nach vorwärts zum Siegespreis. Brothers, I don't count myself to having achieved this. Und Brüder, ich denke nicht, dass ich etwas erreicht hätte. Yet. Noch nicht. But I press on. Aber ich dränge mich nach vorwärts. And he was coming out of quite a bit of background. Und hatte wirklich einen imposanten Hintergrund. He'd already accomplished so much. Hatte schon so viel zu Wege gebracht. But yet he had a prize on his heart that was even higher than all of that. Aber trotzdem jagt mit seinem Herzen einem Siegespreis nach, der noch viel höher war als das alles. That I might be apprehended for that thing for which I'm apprehended. Dass ich ergriffen werde von dem, dass mich ergreift. Let me tell you, non-King James, what that means is he was seeking to find that place where God intended him to be ultimately. Also hat diesen Ort finden wollen, wo Gott ihn schlussendlich haben wollte. Always pressing on for that higher ground. Und hat immer nach vorwärts gedrängt zu diesem höheren Boden. Always reaching out for that relationship with God that's a bit stronger. Und hat sich immer nach dieser Beziehung mit Gott ausgestreckt, die ein bisschen inniger war. Always looking for that place where he could hear God's heartbeat clearer. Und hat sich immer danach gesehnt, dass Gottes Herzschlag noch klarer hören konnte. Always looking for that place where there was a union between him and himself that was complete in Jesus. Und hat immer sich nach diesem Punkt gesehnt, wo es eine Vereinigung zwischen ihm und Gott gab, die vollständig war in Jesus. I say this to you for this reason. Und ich sage das aus folgendem Grund. It's easy to look around and see people that you think are more spiritual than you. Es ist leicht, sich umzuschauen und Leute zu sehen, von denen man denkt, die sind geistlicher als ich. And think to yourself, I could never be that. Und du denkst dir dann, ich könnte niemals so sein. But you see, in God's heart, aber in Gottes Herzen, the real issue is, are you pressing on toward a goal? Worauf es wirklich ankommt, ist, strebst du nach vorwärts diesem Ziel nach? Where you are is important. Wo du stehst, ist wichtig. But it's most important that you're pressing on to be at a higher level. Aber es ist das Allerwichtigste, dass du danach strebst, auf höher zu gehen. Now, how does that relate to prayer? Wie bezieht sich das auf das Gebet? Directly. Direkt. It's the same way with prayer. Where are you in your prayer? Genauso ist es beim Gebet. Wo stehst du im Gebet? Are you satisfied where you are? Bist du zufrieden, wo du gerade stehst? That's a dangerous place to be. Das ist gefährlich. Because we need to be pressing on. Denn wir müssen immer vorwärts gehen wollen. No blame to you for where you are. Du brauchst dir keine Vorwürfe machen, dass du da stehst, wo du stehst. God loves and accepts you exactly where you are. Gott liebt dich und nimmt dich gerade da an, wo du bist. But he's always calling us to a higher place. Aber ruft uns immer an einen höheren Ort. That's the heart that God looks for, is the one that wants to be drawn to a higher place. Und nach so einem Herzen sehnt sich Gott nach demjenigen, das an einem höheren Ort gezogen werden will. Was 42 years worth all the struggle and the heartache and the good times and the bad times and the fights and the make-up times that were pretty sweet? Und waren 42 Jahre, war es das wert, alle diese die Kämpfe und die guten Zeiten und die Streitereien und die Versöhnungen, die so wunderschön waren? Was it worth it? War es das wert? Sharon? Sharon? She's nodding her head this way. Sie nickt. With God's the same. Und bei Gott ist es genauso. It is worth it. Es ist es wert. Oh, okay, I've run a little over time, I think. Ich habe ein bisschen überzogen. So this is a good place to stop, I think. Ich glaube, das ist ein guter Punkt zum Aufhören. Thank you. Danke.